in Wien lebt es sich heiter und beschwingt. Seht den Wohlstand im Reich, der dem Land den Segen bringt. Unsere goldene Zukunft lässt ganz Wien im Licht erstrahlen. Es ist unsere Pflicht, diesen Zustand zu bewahren. So betrachtet ist es an der Zeit für ein wenig Untertänigkeit. Seht sie an, diese Herren, wie sie treu ergeben sind. Wir stehen gern zum Diensten, wenn der Herr es so bestimmt. Gleich wie sehr sich der Zorn oder Groll im Volk auch ballt, ich halt die Fäden in der Hand. Kindereien. Schnelles Handeln schützt uns vor der drohenden Gefahr. Alles bleibt wie es ist und so wie es immer war. In die Zukunft kann man ja nicht schauen und wir müssen einfach auf den Plan des Herrn. Man soll die Dreist rebellieren und den Freiheitsdrang bejahen. Schnipp ich einmal mit dem Finger, ist ihr Herz mir zugetan. Sollen sie wild protestieren gegen Tue. Die Fäden in der Hand. Heb ich einen Finger, wird ein kleiner Dienst gewährt. Ob mein Zeichen nur zu und die Gunst ist schon verjährt. Lehn ich mich nach links, fühl Liberale sich beglückt. Dann ein Rechtsruck, Heuschwupps, Nationale sind entzückt. Bricht man ein Versprechen, kein Problem. Ja, wer an der Angel hängt, der hat da. Sehr gekonnt und welterfahren zu taktieren. Ja, man darf nicht planlos sein, verfügt man über Macht und nicht jeden unbedacht einfach strangulieren. Wer die Macht wohl bedacht in diskreten Händen hält, kann die Fäden anbieten.